Eine bodenlose Unverschämtheit ist das, jawohl. Richtig, Frau Kolumna. Oje, ich habe ihr versprochen, meiner Mutter beim Einkaufen zu helfen. Dann lauf, mein Junge. Tschüss, Otto. Bis später. Tschüss. Bis später. Otto. Ja, Benjamin? Beeil dich. Na klar. Tschüss. Tschüsschen. Tschüss, Otto. So, Panderlein. Und wir gehen jetzt in mein Büro ein paar Telefonate führen. Da komme ich mit, Herr Tierlieb. Ja, Karl. Wir müssen jemanden finden, der uns unterstützt. Futtermittelhändler Raffke vielleicht. Der? Bestimmt nicht. Ach, Karl. Wer sonst? Wissen Sie was, Frau Kolumna? Ich höre, Herr Blümchen. Dass der Zoo geschlossen werden soll, das macht mich unendlich wütend. Ich bin zwar der liebste Elefant der Welt, aber jetzt muss ich mir mal Luft machen. Törö! Was für ein elefantöses Törö, Herr Blümchen. Sensationell. Aber wissen Sie was? Ich habe gehört, dass der Bürgermeister heute Morgen um 10 einen geheimen Termin bei Baron von Zwiebelschreck hat. 10 Uhr? Aber das ist es gleich. Sie sagen es, Herr Blümchen. Deshalb schlage ich vor, wir schleichen sofort zur Villa des Barons. Ich meine, so heimlich. Oho. Vielleicht erfahren wir dort mehr über die Pläne unseres Bürgermeisterchens. Tada! Frau Kolumna, das ist eine sensationelle Idee. Herr Blümchen, auf zur Villa des Barons.